über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich glaube, die Fernsehzuschauer sind jetzt ein kleines bisschen irritiert, denn hier sitzt nicht Domian, sondern ein ganz berühmter Sänger, Robbie Williams. Den werde ich jetzt mal zur Seite stellen hier. Wir dachten gerade, das wäre doch mal ein schöner Gag, so die Sendung zu beginnen. Herr Williams will nicht gerade stehen. So. So, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Also, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Heute. Und das heißt, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir beginnen mit Peter. Peter ist 62. Guten Morgen, Peter. Ja, wunderschönen guten Morgen, lieber Jürgen. Ja, lieber Peter, um was geht's? Ich habe mit dir schon mal gesprochen über Gerüche, wenn du dich noch erinnern kannst, vor 2-3 Jahren. Ist schon eine Weile her. Ist schon eine Weile her, ja. Was gibt's Neues? Mein neues Thema ist, oder ist ein ganz altes Thema, gestern Abend die Zwillinge. Der angerufen hat, der 60-jährige Zwilling, der eine... wo die Schwester vergewaltigt wurde mit einem 12 Jahre älteren Bruder. Genau, das war 50 Jahre her und ja, man stand nun vor dem Problem, ob man das nach 50 Jahren in der Familie sagt oder ob man das weiter verschweigt. Ja. Und ich bin, und bei mir ist es 48 Jahre her gewesen, dass mir das widerfahren ist, dass der Bruder meines Freundes mich vernascht hat oder vergewaltigt oder wie auch immer. Der Bruder deines Freundes, wie alt war der? Ja. Wie alt war der damals und wie alt warst du? 21 und ich war 14. Ja. Wie oft ist das passiert? Das ist passiert, dann war vielleicht ein halbes Jahr Ruhe. Und dann, wenn ich meinen Bruder besucht habe und der auf Arbeit gegangen ist, so hat er dann immer mit mir versucht. Und ich wusste nie, was ich machen sollte. Ich habe also das gemieden, zu meinem Bruder zu gehen. Ja. Und wenn aber Geburtstage waren, oder wenn ich dann doch mal hingegangen bin, da habe ich dann immer ruhig gehalten. Und habe dann vielleicht sogar meine Zeit sogar mitgemacht dann. Das heißt, das ging über einen längeren Zeitraum? Ja, so bis so 2021. Ach, so lange? Ja. Also ja, sechs Jahre? Sechs? Ja. Und beendet habe ich das dann, indem ich einen Schlussstrich gezogen habe und bin weggezogen. Wie war das denn, als du dann schon 18, 19 warst? Da warst du ja schon ein junger, fast erwachsener Mensch. Warum hast du es dann immer noch mitgemacht, wenn es nicht dein Ding war? Ich bin als Kind, ich habe eine ganz schlechte Kindheit hinter mir. Und diese beiden, mein Bruder und sein Freund, das waren meine besten Wegbegleiter in meiner ganzen Kindesjahren. Also ich bin mit 6, 7, 8, 9 Jahren immer von meinem Vater geschlagen worden, etc. Ja? Und die beiden, das waren die zwei, die mich immer behütet und beschützt haben. Aber hast du dich denn behütet und beschützt gefühlt, wenn der solche Sachen mit dir gemacht hat und dich dazu gezwungen hat? Am Anfang hab ich nie geschnallt. Was hast du dich geschnallt? Ja, da wusste ich nie, was jetzt hier passiert. Und ich habe immer gedacht, das tut mir was Gutes. Aber welche Empfindung hattest du denn dabei? Keine. Warst du denn selbst auch erregt dabei? Nein. Also später dann ja, aber am Anfang nicht. Wie hast du es denn dann später empfunden? Ja, ich habe es trotzdem widerwärtig empfunden, weil es der Freund meines Bruders war. Nur weil es der Freund des Bruders war? Ja. Das heißt, wenn es nicht jemand anders gewesen wäre, dann wäre es nicht so schlimm gewesen? Müssen wir bedenken, man war jung, da hast du das alles ein bisschen und meine verkorkste Kindheit, die ich hatte. Ich will darauf hinaus, Peter, können wir in dem Fall, so wie du das jetzt schilderst, auch von sexuellem Missbrauch reden? Ja. Das ja, ist für dich bedingt. Eindeutig so, ja. Eindeutig, ja. Mein Leben wäre anders verlaufen. Wenn das nicht passiert wäre? Ja, unbedingt. Wie wäre dein Leben anders verlaufen, wenn das nicht passiert wäre? Also ich habe mich getrennt von denen, ich habe geheiratet. Ich habe Kinder gezeugt, aber die Ehe und das alles sollte nicht mein Ding sein. Das heißt? Also geschieden nach 6 Jahren, 7 Jahre Ehe geschieden. Ja. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, dass also Männer das Ding sind. Peter, halt mal den Hörer bitte still. Das ist ein sehr starkes Knackgeräusch. Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Also ich habe dann so mit 27, 28 habe ich dann gemerkt, dass ich dann doch die Männer meine Seite ist. Ach so, dann hast du also bisexuell würde ich jetzt sagen. Ja, ja. Das heißt, was bedeutet das? Wenn du diesen Missbrauch nicht erlebt hättest, hättest du eher zu deiner Bisexualität gefunden? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber das war auf jeden Fall der Grundstein, denke ich. Der Grundstein, dass du bisexuell geworden bist? Ja. Das glaube ich nicht. Also wo meine Neigungen dann irgendwie zum Ausbruch kamen. Wir haben ja alles quasi in uns. Wo die Schublade quasi gezogen wurde. Ja, wobei ich glaube, dass ein sexueller Missbrauch kein Auslöser für eine sexuelle Ausrichtung später ist. Das glaube ich weniger. Ja. Aber das ist natürlich alles sehr kompliziert. Ja, genau. Wann hast du denn zum ersten Mal dann offen mit jemand anderem darüber gesprochen? Über diese Geschichte? Ja. Nie? Mit niemand, nie. Wie, wir beide reden das erste Mal jetzt darüber? Vor vergangenes Jahr, wo diese Odenwaldschule, wo dieser Film im ARD kam von der Odenwaldschule, dort hat es mich körperlich geschafft. Ich habe da gesessen, abends halb 10, mir wurde schlecht. Ich denke, was ist jetzt mit dir los? Und da habe ich dann meinen Bruder angerufen. Ah. Wir haben also sporadisch uns nur mal telefoniert. Ja. Und dort habe ich meinen Bruder angerufen und habe ihm das nun, weil der andere, der es gemacht hat, schon 20 Jahre tot ist. Mhm. Und deshalb vermantelt das Schweigen weiter drüber. Sonst hätte ich vielleicht schon eher drüber gesprochen. Wie hat denn dein Bruder darauf reagiert, als du ihm das erzählt hast? Es wäre unverschämt, was ich ja machen würde. Ach, der war gar nicht mitfühlend, sondern der hat zu dir gesagt, du bist unverschämt. Ja. Ja. Das heißt, er hat dir selbst jetzt nach diesen vielen Jahren, dem erwachsenen Peter, hat er nicht geglaubt. Ja. Wie empfindest du das denn? Ganz schlimm. Ich habe sofort aufgelegt und hab seitdem nie wieder mit ihm gesprochen und spreche nie wieder mit ihm, wenn er sich nicht entschuldigt bei mir. Wie war denn vorher dein Verhältnis zu deinem Bruder? Wir sind Halbgeschwister, nur ganz sporadisch. Keine Herzlichkeit, nur Kälte, nur Kälte. Die Herzlichkeit, die gab es nur bis zum 14. Lebensjahr, dann nicht mehr. Ah ja. Wie hast du denn so in den letzten Jahren gelebt? Warst du oder bist du jetzt in einer Beziehung? Ich habe einen guten Freund, ja. Wir haben getrennte Wohnungen, aber ich bin gut befreundet, ja. Ja. So, jetzt kommen diese Ereignisse durch die Odenwaldschule zum Beispiel, kam das richtig hoch bei dir. Ja. Du fühlst dich dann erinnert sicher, wenn du solche Geschichten auch bei uns hier in der Sendung hörst. Ja, genau. Wie sehr macht dir das denn heute noch zu schaffen? Es ist seitdem ich das Ende mit meinem Bruder gemacht habe. Ich bin froh, dass ich es ausgesprochen habe. Ach so, das hat dir geholfen. Ja, und mein Anruf jetzt ist für dich. Ich will diese beiden Anrufer gestern nur Mut geben. Macht es, sprecht aus, aber nicht am Geburtstagstafel. Ja, weil du die Erfahrung gemacht hast, wenn auch nicht direkt dem Täter gegenüber, aber immerhin, du hast es ausgesprochen und das tut dir gut. Ja, ich habe 48 Jahre schlechtes Verhältnis mit meinem Bruder dadurch gehabt. Und wo ich ihn noch gefragt habe, weißt du jetzt, warum wir so ein schlechtes Verhältnis haben? Ich sagte, bist du etwas traurig darüber? Nee, hat er gesagt, ich wüsste nicht warum. Aber Peter, erklär mir das mal, warum hast du ein schlechtes Verhältnis zu deinem Bruder gehabt? Denn der wusste doch nichts davon, oder doch? Nein, weil ich abgehauen bin. Ich bin mit 20 Jahren, 19, 20, bin ich abgehauen. Habe mich total von denen getrennt. Bin nach Chemnitz gezogen, also 20 Kilometer weg. Und habe ein neues Leben, also habe Familie gegründet und habe gedacht, mach du einfach jetzt mal das, was gerade passiert. Wie kam das eigentlich dann, dass du mit 21 dann den Mut hattest zu sagen, jetzt ist Schluss? Ja, weil es der Freund meines Bruders war. Ich konnte nicht mit dem Freund meines Bruders schlafen. Na gut, aber das hattest du ja ein paar Jahre vorher auch gemacht. Ja, aber das war im Jahr ein, zweimal. Da war das mir wohl bewusst, aber ich wusste nicht, wie ich handeln sollte. Und dann war ich arbeitsmäßig und war ich so weit gefestigt, dass ich sagen kann, mit mir, jetzt beendest du das. Man muss auch immer noch berücksichtigen, heute wird sehr viel über diese Sachen und sehr offen gesprochen. Damals war es auch eine andere Zeit. Und ja. viele wussten gar nicht, was das ist ja. und um was es da geht. Ja. Man schämte sich und so weiter. Ja. Insofern ja. sind die Fragen vielleicht auch ein bisschen zu hart, wenn ich das so frage. Ja, ist in Ordnung, Weil man so von der heutigen Zeit ausgeht. Ja. Also, nur noch eins mal zum Verständnis für dich. Ich habe, also mein Dasein ist bis dorthin gewesen, von der Großmutter nicht geliebt, von der Mutter nicht geliebt und dann auch später von der Frau nicht geliebt. Mhm. Also Frauen sind mir im Leben ein Horror. Mhm. Und somit kann man das alles zueinander fügen und vielleicht teilweise auch erklären. Wie roter Faden. Ja. Aber dir geht es heute ganz gut. Ich bin richtig befreit, das war mein Grund. Ja. Diese beiden, wenn sie vielleicht heute bestimmt auch wieder zuhören, der Mann, dass ich denen nur Mut geben, macht es raus. Ich sag's mal, kotzt es raus. Mhm. Finde ich sehr gut, dass du anrufst, wenn ein Betroffener das sagt, hat das immer ein viel größeres Gewicht, als wenn irgendein Psychologe oder wenn das sage oder wer auch immer. Lieber Peter, dann schön, dass du angerufen hast und das hast sagen können und wollen. Und ich wünsche dir einfach alles Gute und hab eine gute Zeit mit deinem Freund. Ja, und bei dir sage ich Chapeau für deine Leistung, die du immer vollbringst. Dankeschön. Jeden Tag, jede Nacht. Dankeschön, sehr nett von dir. Danke, Herr. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Hier ist Björn und Björn ist 20. Guten Morgen, Björn. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Björn. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe im Oktober erfahren, dass meine Mutter einen Tumor hat. Also ich habe das jetzt erst später erfahren. Im Oktober hat es aber angefangen. Was für einen Tumor hat sie? Das ist ein Gehirntumor. Der liegt leider so blöd, also das ist ein bösartiger, hat sich dann rausgestellt. Und sie wird leider daran sterben. Wer hat dir das gesagt? Der Arzt. Der Arzt hat dir das gesagt? Ja. Wie kommt das, dass der Arzt dir das sagt? Ja, also ich war ja fast jeden Tag dann bei meiner Mutter. Im Krankenhaus? Sie halt zu besuchen, weil sie wurde erstmal stationär dort aufgenommen, nachdem das alles dann passiert ist. Mhm. Und ja, dann war ich halt so gut wie jeden Tag da und dann haben die halt eine Probe entnommen. Sie wussten, dass es ein Tumor war, wussten aber nicht, ob der gutartig oder bösartig war. Deswegen haben sie sie erst dort da behalten. Und ja, dann kam ein paar Tage später halt die Information, dass das ein bösartiger Tumor ist. Ja. Der Stufe 4 von 4, also schlimmer geht's nicht. Genau, ja. Und ja, dann hat er erstmal noch ein bisschen Hoffnung gegeben, hat aber dann danach auch im letzten Gespräch gesagt, dass da leider nichts mehr zu machen ist. Sie können sie jetzt nur mit Chemo- und Strahlentherapie... Naja, und das Gespräch hattest du alleine mit dem Arzt? Ja, ich bin dann alleine mit dem Arzt hingegangen. Wo ist denn dein Vater? Ja, mein Vater und meine Mutter sind getrennt. Das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Und gibt es noch andere Geschwister? Ja. Meine Schwester, die wohnt in Dorsten. Und wie alt ist die Schwester? Die ist auch 19, wir sind Zwillinge. Ach, ihr seid Zwillinge. Aber dann wart ihr oder du bist dann so der engste Ansprechpartner auch für den Arzt gewesen. Und ja, richtig. Dass er dir das. Wie hast du das? Und du bist ein sehr junger Mann von 20 Jahren. Wie hast du das aufgenommen, als der Arzt dir sagte, dass deine Mutter keine Überlebenschance haben wird? Ja, gut. Also ich war natürlich erstmal geschockt, weil sowas ist natürlich eine Nachricht, das hört man nicht gerne. Und ich wusste bis dato doch nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil ich mir auch ein bisschen die Schuld dafür gebe. Also du musst wissen, dass ich zu der Zeit, als das angefangen habe, mit den Kopfschmerzen und den Sehverlust halt, dass ich gerade ausgezogen bin. Und sie traurig darüber war? Ja, denke ich schon. Also das gibt mir ein bisschen zu denken, ehrlich gesagt. Aber Björn, ich sag's dir wirklich in aller Ernsthaftigkeit, das löst keinen Gehirntumor aus. Es hätte sein können, dass deine Mutter vielleicht eine leichte Depression bekommt oder irgendeine seelische Erkrankung aufgrund des Kummers. Aber da bekommt man keinen Tumor von. Wirklich nicht. Das hat der Arzt mir dann auch so gesagt. Ne? Aber das ist die gesamte Situation jetzt, die, gut Deutsch gesagt, ein bisschen beschissen ist. Tut mir leid. Ne? Wann hat dieser Arzt dir das so gesagt? Im Oktober oder etwas später? Ja, also das war im Oktober. Mhm. Weiß denn deine Mutter auch um die Ernsthaftigkeit der Lage? Ja, weiß sie. Ich versuche auch mindestens einmal die Woche dorthin zu gehen. Also sie ist jetzt momentan bei einer Freundin untergekommen, weil das, sie das so wollte. Sie hatte gesagt, sie möchte nicht die ganze Zeit im Krankenhaus sein. Wie geht es ihr denn im Moment? Sehr schlecht. Sehr also, schlecht. Also sie baut immer weiter ab. Mhm. Ja, ich war letzten Dienstag zu meinem Geburtstag also auch da und das war auch ihr Wunsch dann. Mhm. Und ja, da hat sie auch gesagt, Björn, Saskia, ich möchte, dass ihr stark bleibt und sie wird trotzdem immer da sein. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? Sie ist 42. 42. Das ist enorm jung. Ja. Wie geht deine Schwester damit um? Ja, sie hat ja, sie wohnt in Dorsten, also... Wie weit wohnt ihr denn auseinander, damit ich mir das vorstellen kann? Deine Mutter jetzt ja. Und du und deine Schwester und die Mutter? Ja, also ich wohne von meiner Mutter circa 10 Minuten entfernt mit dem Auto. Ah ja, das geht ja. Und ja, ja, bei meiner Schwester sind das so 30, 40 Minuten. Mhm. Ja, das ist so um die 50 Kilometer. Ja, wie oft besuchst du denn deine Mutter? Ich versuche immer einmal die Woche dorthin zu kommen, weil ihr Zustand natürlich auch sehr kritisch ist. Sie schläft momentan sehr viel wegen der Chemo- und Strahlentherapie. Mhm. Was hat man ihr denn für eine Prognose gegeben mit diesen Therapien? Wie lange kann sie denn noch hoffen zu leben? Also das ist das ein Jahr, was die Ärzte ihr noch geben. Mhm. Wobei man natürlich nie weiß, ob das zutrifft. Das kann vielleicht was länger sein, kann auch kürzer sein. Ja, richtig, genau. Sie könnte gar nicht alleine leben im Moment? Nein, gar nicht mehr. Also das hat der Arzt auch sofort gesagt, dass sie nie wieder alleine leben kann und dass der Zustand wohl so kritisch ist, dass sie wirklich dann im Hospiz dann unterkommt, wenn es ganz, ganz schlimm wird. Warum kann sie im Moment nicht alleine leben? Ja, also ihr fehlen die ganzen grobmotorischen Sachen, die man eigentlich hat. Also sie kann zwar alleine essen, macht das aber dann sehr hektisch, ist sehr hektisch drauf dann. Mhm. Und ja, ist halt nicht wie früher. Mhm. Kann sie denn alleine aufstehen und auch noch alleine in der Wohnung herumgehen? Ja, doch, also das kann sie schon, aber sie steht unter sehr, sehr vielen Tabletten, die sie auch nehmen muss. Ja, und die Freundin, die überwacht das ein bisschen. Die hat eine Pflegeausbildung und kümmert sich dementsprechend. Ja, hast du den Eindruck, dass deine Mutter sich da gut aufgehoben fühlt? Ja, doch, also das war ja auch ihr Wunsch. Sie wollte ihn nicht ins Krankenhaus direkt, sie wollte irgendwo sein, wo Freunde auch sind. Jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Schuld. Ist die immer noch da, die Schuldgefühle? Sind die immer noch da? Ja, doch. Erklär mir das mal genauer. Nur weil du ausgezogen bist? Ja, also ist halt schwer zu erklären. An dem Tag, als ich ausgezogen, also als ich die letzten Sachen gepackt habe, ging das dann ein paar Tage später, ging das dann los, dass sie einen Autounfall hatte. Also jetzt nichts Wildes, sie hat nur einen Spiegel abgefahren. Mhm. Aber in so einem Ausmaß, wo man sich eigentlich schon Gedanken macht, weil sie war immer eine gute Autofahrerin. Das kann mit dem Tumor zusammenhängen, ne? Ja, also sie hatte dann auch ein eingeschränktes Sehvermögen, das hat aber erst dann keinem gesagt. Nur als der Unfall dann war, hat sie gesagt, dass sie nicht mehr sehr gut sehen kann, auch Kopfschmerzen hat. Da dachte ich erst, dass das Migräne wäre, aber... Ja, aber das heißt, ja, Björn, dass sie den Tumor wahrscheinlich schon länger in sich getragen hat, ohne dass sie es bemerkt hat. Und dass es ein Unglück, unseliger Zufall war, dass genau als du ausgezogen bist, er dann auch zutage getreten ist oder die Symptome zutage getreten sind. Ja. Aber dennoch machst du dir Vorwürfe. Ja, das ist ganz komisch. Also ich wohne ja jetzt auch alleine. Das ist ja eine ganz andere Situation jetzt. Mhm. Ja. Und ist auch noch ein Grund, warum ich anrufe. Ich bin ja gerade in einer Art Ausbildung. Mhm. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, morgens aufzustehen, auch zur Schule zu gehen und den Tag einfach zu leben. Weil du mit den Gedanken bei deiner Mutter bist. Ja, richtig, genau. Das verstehe ich gut. Ich will ja mal gleich was ganz Offenes sagen, Björn. Diese Schuldgefühle, vergiss das. Du hast definitiv keine Schuld und das ist wirklich Quatsch. Aber deine Mutter ist so todkrank. Besuche sie öfter als einmal in der Woche. Du wohnst in die Ecke, geh so oft wie möglich hin. Mhm. Da kannst du ganz, ganz viel für deine Mutter tun. Was meinst du, was die sich in sich freut, wenn sie merkt, ihr Sohn kommt so oft zu mir? Du weißt gar nicht, wie lange sie noch lebt. Das kannst du jetzt für deine Mutter tun. Vergiss diese ganzen Schuldgefühle. Aber jetzt kannst du handeln. Und das kannst du nur jetzt. Irgendwann kannst du das nicht mehr. Jetzt kannst du es. Damit du dir, wenn, wir müssen das ja so aussprechen, dass wenn sie irgendwann gestorben ist, dass du sagen kannst, ich habe in der letzten Zeit alles Menschenmögliche für sie getan. Das muss dein Ziel sein. Ja, und ehrlich gesagt war das auch mein Ziel die ganze Zeit. Nur die Freundin von meiner Mutter, die sagt das immer so, dass sie nicht sehr gut drauf ist und dass sie Ruhe braucht, nur um schlafen ist und nimmt da ein bisschen den Wind aus den Segeln. Sagt aber auch gleichzeitig, dass sie mich nicht sehen möchte, weil sie nicht möchte, dass ich sie so sehe. Weil ist ja normal nach so einer Chemo, ja, verändert sich der Mensch ja auch, ja, vom Aussehen her, vom Charakter. Ja, würde ich gar keinen Wert drauf legen, was die Freundin da sagt. Und du musst ja nicht lange hingehen. Sie soll einfach das Gefühl haben, dass du für sie da bist und dass du ihr ganz nah bist. Und du kannst auch irgendwann mal sagen, Mama, mir ist es auch scheißegal, wie du aussiehst. Du bist schwer krank und nun siehst du halt anders aus und ich nehme dich jetzt auch so an, wie du aussiehst, damit sie sich nicht schämen braucht. Okay. Mach es. Es ist deine Mutter. Und es ist euer Leben, deine Mutter und du bist der Sohn. Und wenn du nur eine Viertelstunde pro Tag mal kurz reinguckst und sie gar nicht weiter groß belästigst. Das kannst du ja der Freundin deiner Mutter auch so erklären, dass du das gerne möchtest. Und ich glaube, dass das gut ist für euch beide. Hast du denn mit deiner Mutter auch über das Sterben und den Tod gesprochen schon? Ehrlich gesagt noch nicht. Sprich sie mal an. Das ist ein schwerer Schritt, das zu machen, aber ich glaube, das bricht das Eis. Weil das ist ja auch ein Thema, was sie sehr beschäftigt im Moment. Und vielleicht nimmt sie Rücksicht auf dich, dass sie es nicht sagen will, weil sie dich nicht belasten will. Du nimmst Rücksicht auf sie, weil du sie nicht belasten willst. Und vielleicht gibt das noch eine ganz andere persönliche Ebene. Wenn immer vorsichtig, du kannst es ja mal vorsichtig ansprechen. Mhm. Und sag ihr schöne Sachen, so aus der Vergangenheit, dass du daran denkst, was ihr Tolles miteinander gemacht habt, damit sie sich freut, damit sie das Gefühl hat, sie hat dich gut erzogen und ihr habt ein schönes Leben miteinander gehabt. Sag ihr schöne Dinge. Okay, aber hast du einen Tipp für mich, wie ich diese morgendliche Übelkeit umgehen kann? Ist das eine richtige körperliche Übelkeit? Ja. Ja, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Da würde ich dich lieber, oder werde ich dich jetzt an meine Psychologin mal verbinden. Ich glaube, es ist besser, wenn du dann Fachrat bekommst. Ja, ich denke, das wäre auch gut, weil also ich habe leider nicht so gute Erfahrungen mit Psychologen gemacht. Mhm. Und deswegen habe ich es jetzt einfach mal bei dir probiert, weil ich ab und zu mal deine Sendung geguckt habe und mir gedacht habe. Ja, und du kannst dich hier ganz verlassen auf meine Psychologin, die gibt ja nur ein paar Ratschläge, es ist ja nur am Telefon. Mhm. Das ist eine sehr nette Frau, sehr erfahrene Therapeutin, die wird dir da schon ein paar gute Ratschläge geben, was die Übelkeit anbelangt. Okay? Gut. Gut. Björn, da bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich zurück. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Kraft und natürlich noch mehr Kraft wünsche ich deiner Mama. Okay. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns. Okay, danke. Tschüss. Ich muss mal meine Regie und dem Tim Donke in der Technik sagen, dass ich hier merkwürdige Dinge höre in diesem Studio. Aber ich weiß gar nicht, was hier los ist. Es summt und brummt ab und zu. Naja. Es geht weiter mit Karin. Und Karin ist 54. Guten Morgen, Karin. Ja, hallo, Domian. Hallo, Karin. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin total durch den Wind. Ich hatte am 23. Geburtstag und wir haben auch schon gefeiert und mein Bruder mit seinen zwei Kindern und mit meiner Schwägerin war hier. Und heute rief er mich an, dass meine Schwägerin verstorben ist. Und zwar hat sie sich selbst das Leben genommen. Wann? Heute, also am 24. Nachmittags. Wie hat sie sich das Leben genommen? Sie ist in den Wald gefahren, hat sich mit Spiritus übergossen und hat sich angezündet. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Was für eine grauenhafte Form, sich zu töten. Ja, und ich bin auch jetzt gerade eben nach Hause gekommen und mein Bruder hat mich heute Abend angerufen, ja, dass das eben passiert ist und er hat zwei Kinder. Und der Sohn ist 8, die Tochter ist 6. Und ja, und wir wissen jetzt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich ihm helfen soll, weil mein Bruder hat gesagt, bitte hilf mir und ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt anstellen soll. Ich glaube, wir sind alle noch irgendwie in einer Schockstarre. Mhm. Wie nah ist dein Verhältnis zum Bruder und zur Schwägerin gewesen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Also ihr habt viel Kontakt miteinander gehabt, viel miteinander gemacht. Ja, wir haben immer gegrillt und sie haben ja auch einen wunderschönen Blumenstrauß geschenkt und ja. Und vor ein paar Tagen habt ihr noch gemeinsam Geburtstag. Ja, also am 23. saßen wir noch am Tisch zusammen. Und habt ihr irgendeine Ahnung, warum sie es gemacht hat? Nein. Gar nicht? Nein. Kein Brief hinterlassen? Nein, gar nichts. Es ist ja beinahe eine martialische Form, sich zu töten. Schlimmer geht's ja kaum mehr. Was sagt das über den Menschen aus? Und was sagt das auch über die Not aus, in der dieser Mensch war? Sie muss wohl, vielleicht hat sie finanzielle Probleme gehabt, weil wir haben heute herausgefunden, von meiner Mutter hat sie sich wohl Geld geliehen. Aber wir wissen nicht, wofür sie das gebraucht hätte. Und mein Bruder sagte wohl, sie hat Geld gebraucht ohne Ende, aber er weiß auch nicht wofür. Wie war denn die Ehe? Kannst du das beurteilen? Ja, mein Bruder war schon etwas gestresst von ihr, weil sie wohl immer nie was auf die Reihe gekriegt hat. Und von ihrer Mutter habe ich heute erfahren, sie war wohl beim Neurologen mit ihr letzte Woche. Und der muss sie wohl gefragt haben, ob sie sich Gedanken macht, sich das Leben zu nehmen. Dann hat sie gesagt, nein, niemals. Sie liebt ja ihre Kinder und ihren Mann abgöttisch. Aber da muss der Neurologe ja irgendwelche Anzeichen wahrgenommen haben. Ja, aber nachdem sie das gesagt hatte, hat er das wieder abgetan und. Dennoch wundert mich die Frage. Die Frage stellt man nur, die stellt man ja nicht einfach so aus heiterem Himmel jedem Patienten. Ja, klar. Hm. Ist der Neurologe auch Psychiater? Nein. Nein. Hm. Hat er sie denn, soweit ihr das wisst, seelische Erkrankungen früher mal gehabt oder sogar bis zum Schluss gehabt? Nein, also sie hatte wohl Probleme mit ihrer. Mit ihren Bronchien und Asthma und keine Ahnung, aber nicht so jetzt psychischer Art. Also keine schweren Depressionen oder dergleichen? Nicht der Art, nein. Wie alt sind die Kinder? Ja, 8 und 6 Jahre. Ach, mein Gott, mein Gott. Der Sohn ist 8 und die Tochter ist 6. Mein Gott, mein Gott. Ja, schlimm. Und mein Bruder hat mich jetzt natürlich gefragt, weil wir haben ein sehr gutes Verhältnis, kannst du mir bitte helfen, ich weiß nicht mehr weiter. Ja. Lass mich noch eine Frage stellen, Karin. Wer hat sie denn da im Wald dann gefunden? Ich habe keine Ahnung. Niemand weiß, wie lange sie sich gequält hat. Nein. Dieser Anblick muss ja grauenhaft gewesen sein. Ja, mein Bruder hat sie wohl heute noch, wir haben ihn von der Arbeit geholt und haben ihn dann ins Krankenhaus gefahren und da hat er sie wohl noch gesehen und ja, er hat gesagt, die hat man nicht mehr erkannt und er hat halt den Geruch immer noch in der Nase. Mhm. Und wie viel Uhr hat er dich angerufen? Heute Abend. Und dann hat er gesagt, das war so gegen 7 Uhr, also gestern Abend, sie ist schon 3 Stunden tot. Meine Frau ist gestorben, sie ist schon 3 Stunden tot. Und er ist jetzt alleine mit den Kindern zu Hause? Ja. Wie weit wohnt ihr denn voneinander entfernt? 8 Kilometer. Da musst du hinfahren. Ja, ich war ja schon da, aber die Schwiegereltern sind noch da. Schwiegereltern haben dann gesagt, wir sollen fahren, weil die Kinder, denen fielen ja schon die Augen zu. Wir waren ja da jetzt. Hat man den Kindern denn schon erzählt, dass die Mutter tot ist? Ja. Wie hat man den Kindern das erzählt? Die haben das wohl mitgekriegt über telefonische Gespräche und weil die Kriminalpolizei da war. Hm. Und die haben das wohl mitgekriegt. Haben die das auch mitbekommen, dass die Mutter sich verbrannt hat? Ja. Ach du lieber Gott. Wie haben die Kinder das aufgenommen? Der Sohn, habe ich das Gefühl gehabt, hat das gar nicht richtig realisiert. Mhm. Aber die Tochter war fix und fertig. Die Tochter ist wie alt? 6 Jahre. Mhm. Die war jetzt nur noch an mir gehangen. Mhm. Die ging gar nicht mehr von mir weg. Ja. Ich glaube, Karin, das Einzige, was man in einer solchen Katastrophe machen kann, ist bei Dasein, bei der Person. Wenn heute Nacht die Schwiegereltern da sind, okay, dann sind die heute Nacht da. Ja, die sind im Haus, die wohnen im gemeinsamen Haus. Ach so, okay, aber trotzdem, dann fahr du gleich morgen früh wieder hin. Ja, das habe ich ihm auch angeboten. Und wenn er das möchte, dann bleib einfach so lange da, wie er das will. Oder nimm die Kinder mal mit zu dir. Ja. Sei einfach da, mehr kannst du nicht machen als da sein. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch wissen, ja, weil... Ich habe ihm das angeboten, ich komme morgen früh gleich wieder her und ich nehme die Kinder auch mit. Mhm. Ich habe die Kleine auch dann aufgeheitert, weil wir haben so einen kleinen Hund und da war sie ganz glücklich über den wie an meinem Geburtstag. Und hat gesagt, der Balu wartet schon auf dich. Mhm. Und ja, ne? Wie waren die Worte nochmal von deinem Bruder? Was hat er gesagt? Hilf mir oder? Ja, ich brauche deine Hilfe. Ja, dann musst du sie ihm geben. Ja. Das ist das Einzige, was du tun kannst und das ist das Richtigste und Wichtigste. Ja, aber ich stehe jetzt da und er hat gesagt, wie soll ich weiterverfahren? Und ich meine, ich war ja auch noch nie in so einer Situation. Wie soll ich jetzt weiterverfahren? Du musst einfach dabei sein, wie es muss ja jetzt viel geregelt werden und viel muss erledigt werden. Die sind alle in Schockstarre. Ja, aber du bist noch vielleicht diejenige, die, wir reden ja auch ganz normal gerade, die noch einen Überblick hat. Mhm. Hilf ihm einfach jetzt den Alltag zu bewältigen. Es sind 2 Kinder da, es gibt 1000 Dinge zu erledigen, die Polizei wird wahrscheinlich irgendwann den Leichnam freigeben, das heißt, die Bestatter müssen organisiert werden und all diese ganzen Sachen. Ja. Sei einfach da, dass er das Gefühl hat, er ist nicht allein und er hat jemanden an seiner Seite. Ja. Hast du denn die Zeit auch dazu im Moment? Ja. Hast du? Mhm. Habe ich. Gut, das ist ja schon mal auch sehr gut, dass du nicht arbeiten musst oder nicht. Ich bin seit Dezember in Rente, auch wegen gesundheitlichen Problemen. Mhm. Aber du bist nicht so krank, dass du jetzt nicht... Nein. Hm. Das ist okay. Ja. Mach das, Karin. Fahr gleich morgen früh hin, so früh es geht. Ja. So früh es geht eben. Ja, und was wir mir jetzt als erstes veranlassen haben. Und ich bin auch total geschockt. Mhm. Wurde denn schon irgendetwas erklärt, wie lange der Leichnam bei der Polizei... Nein, gar nichts. Wir wissen noch gar nichts. Morgen werden da wahrscheinlich, die Polizei wird kommen oder ihr werdet vielleicht zur Polizei müssen. Also es wird viel morgen zu erledigen schon sein. Okay. Sei da. Na, fahr ich morgen früh gleich hin, ne? Ja. Alles klar, Domian, ich danke dir. Also mein tiefes Beileid und Mitgefühl für dieses wirklich grauenhafte Unglück. Ja, furchtbar. Dankeschön, Domian. Alles Gute wünsche ich. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, einen schönen Abend noch. Ciao. Wir haben 1.33 Uhr und ich möchte euch auf das Thema hinweisen für morgen. Morgen heißt das Thema vermisst und ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die ja aus deren Umfeld jemand spurlos verschwunden ist. Vielleicht schon seit langer Zeit. Und wenn ihr Fotos habt, auch Fahndungsfotos habt, die vielleicht schon auch im Fernsehen gezeigt worden sind oder in der Zeitung veröffentlicht wurden, könnt ihr uns die gerne schicken. Wir zeigen diese Fotos dann auch hier im WDR-Fernsehen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die von sich aus freiwillig gegangen sind, also die keinem Verbrechen zum Opfer gefallen sind oder sonst irgendetwas, sondern die freiwillig gegangen sind und haben sich anonymisiert, einfach abgetaucht. Vielleicht hört uns jemand zu, der abgetaucht ist und mag uns anonym erzählen, warum er das gemacht hat oder jemand, der zurückgekommen ist. Und zum Thema vermisst gehört eben auch das Vermissen von Menschen, die man durch den Tod verloren hat. Wen vermisst ihr über alles, über alle Maßen? Ihr könnt euch gerne melden per Mail, wie immer domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder dann natürlich auch noch während der Sendung. Das Thema morgen heißt vermisst. Jetzt weiter mit der Freien Themennacht heute. Und hier ist Jana und Jana ist 38. Guten Morgen, Jana. Ja, hallo Domian. Hallo Jana. Um was geht's? Ja, erstmal Respekt für die Arbeit, die du da leistest. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe das jetzt ja mitgehört, auch am Telefon. Wow. Ja, mein Problem ist nicht ganz so gravierend wie meine Vorredner, aber ich brauche trotzdem mal deinen Rat. Mhm. Es geht darum, ich bin eine Frau, die eine Frau liebt. Und ich habe diese Frau in einer Disco kennengelernt, extra auch für Gays and Friends. Mhm. Das war so, dass wir uns kennengelernt haben, sie mich da auch noch anschrieb und auch relativ schnell sagte, dass sie verheiratet ist mit einem Mann. Wann war das, als ihr euch kennengelernt habt? Für etwas vor 2 Jahren. Ja. Mhm. Dann habe ich gesagt, dass ich dann eigentlich andere Absichten hatte und dann eigentlich nicht weiter darauf eingehen möchte. Und dann hatten wir aber sehr nett miteinander geschrieben und sie sagte, aber man kann ja auch irgendwo eine Freundschaft, ich möchte nur jemanden mal haben und kennenlernen und für mich ist das wichtig, irgendwie damit in Berührung zu kommen. Mhm. Das habe ich dann auch getan. Natürlich habe ich irgendwo im Hintergrund Angst gehabt, auf was lasse ich mich ein. Und es ist letztendlich dann auch so passiert, dass wir uns wirklich verliebt haben. Dass ihr euch verliebt habt? Also ja, sie sich auch in dich? Ja, ja. Es ist so, dass ihr Mann Bescheid wusste, dass sie auf diese Partys geht, dass sie Interesse hat an Frauen und da wohl ihr auch irgendwie entgegengekommen ist. Das war auch so ein längerer Prozess bei denen. Bist dann du erfuhr denn, halt, ja? Kurze Zwischenfrage, bist du die erste Frau, in die sie sich verliebt? Ja, also sie hatte mal eine gekannt, aber das war halt eine Arbeitskollegin und da ist nicht mehr passiert, aber ich bin die erste Frau, mit der sie sich wirklich verliebt hat und auch die eine richtige Beziehung führt, in Anführungszeichen, so wie es eigentlich möglich ist gerade. Ne? Mhm. Es ist schwierig, das alles kurz zu fassen. Es geht eigentlich nur darum, dass das jetzt schon länger so ist. Sie hat sich dann auch zu Hause bei ihrer Mutter gesagt, dass sie eine Frau kennengelernt hat, ihre Schwester auch. Wir haben uns öfters auch gesehen am Wochenenden. Es kam viel Streit, weil ich natürlich dann auch sagte, so, wenn das jetzt so ist, dann stehe auch dazu und mach und tu. Wir waren auf Wohnungssuche. Das war immer sehr, sehr schwierig, hat sich nicht ergeben. Also so eng schon, dass ihr zusammenziehen wolltet? Ja. Hat sie eigentlich Kinder? Hast du das gerade gesagt? Nein, hat sie. Ne, das hätte ich dann auch nicht gemacht. Also auch nicht rein freundschaftlich, weil ja immer was passieren kann. So, sie hatte von Anfang an gesagt, sie hat sich eine Hintertür gelassen. Im Endeffekt gab es die wohl irgendwie doch nicht. Also sie hat auch immer gesagt, Jana, ich hätte auch nie gedacht, dass ich so eine Frau wie dich kennenlerne. Und wie ist denn der Stand für den jetzt? Entwickelt. Seid ihr denn jetzt ein Paar? Also für sie, ich weiß ja nun wirklich nicht, ob das immer wirklich der Wahrheit entspricht, was sie mir erzählt von zu Hause aus, weil ich leider niemanden kenne. Sie sagt, sie hat sich geoutet, sie hat gesagt, sie hat mit ihrem Mann die Beziehung beendet. Er weiß, dass wir zusammen sind. Wir haben auch das erste Mal Silvester zusammen verbracht. Was habt ihr zusammen verbracht? Silvester. Silvester, ah ja. Ja. Okay. Aber ihr wohnt nicht zusammen? Nein, also meine Mutter ist erkrankt, deswegen bin ich jetzt zurzeit noch bei meiner Mutter mit im Haus. Aber Ende des Jahres 2016 habe ich meine eigene Wohnung und da wollten wir auch zusammenziehen. Nun klingt das alles so, als würde ein großes Aber im Raum stehen. Ja, wir streiten uns halt immer wieder wegen der Zeit und die ist auch an den Wochenenden schon da. Aber das hat natürlich immer sehr viel Streit im Vorfeld gegeben. Das heißt, wegen der Zeit heißt darum, das heißt, wegen der Zeit bedeutet, dass du findest, dass ihr euch zu wenig seht. Ja, also für das, dass sie wirklich sagt, sie ist mit mir zusammen, empfinde ich, dass wir uns zu wenig sehen, richtig. Und ich musste immer die Wochenenden rausschlagen und sagen, auch an Feiertagen. Ich wurde teilweise immer drumherum geplant. Also es ist viel passiert. In der Woche trefft ihr euch gar nicht? Doch, können wir auch. Doch. Können wir auch. Wohnt ihr denn nicht weit auseinander? Nee, das sind, wenn überhaupt, 40 Kilometer, 30, 40 Kilometer, ist nicht weit. Aber du bist unzufrieden, weil das nicht so richtig ja, ich muss immer kämpfen, Domian. Ja, und ich kann ja verstehen, sie sagt auch immer, Jana, bitte verstehe. Ich habe zwar diese Gedanken schon lange, aber ich bin nicht so wie du. Ich habe das noch lange nicht geoutet, so für mich. Und ich muss damit erstmal klarkommen. Wie alt ist sie? Diesen Mann, sie ist ein Jahr jünger und sie sind seit 8 Jahren verheiratet und die kennen sich seit der Schule. Das sind wie Freunde. Sie sagt auch, naja, da läuft nichts mehr. Seit 5 Jahren und kein Sex mehr, wie Freunde. Und wie hat denn ihr Mann darauf reagiert, als sie gesagt hat, dass sie jetzt eine Frau liebt? Das weiß ich nicht. Sie erzählt nicht, wie sie sagt auch, er will eigentlich gar nichts von uns wissen. Er will das am liebsten irgendwie wegdrücken. Ich finde das schlimm. Ich würde gerne mal irgendwie in die Runde kommen, ehrlich gesagt, weil ich überhaupt nicht in dieser Situation sein möchte, in der ich mich befinde. Das heißt, du hast sie noch gar nicht näher kennengelernt? Nein, nein. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich in so eine Situation komme. Mhm. Na gut, du musst den ja noch nicht kennenlernen. Also, entscheidend ist ja, du musst ihn nicht kennenlernen. Das tut dem ja auch weh, wenn er... Natürlich, das tut mir ja auch leid. Ich wollte auch niemandem wehtun. Entscheidend ist natürlich ihre Haltung und wie sie sich verhält und benimmt. Und wenn du nach 2 Jahren, ich meine, 2 Jahre ist eine lange Zeit, wenn das jetzt, wenn wir über 6 Monate reden, dann würde ich sagen, Jana, halt mal ein bisschen die Füße still. Die Frau hat ihre erste lesbische Beziehung, das geht manchmal nicht so schnell. Aber nach 2 Jahren... Und das Problem ist, Domian, das, was ich immer noch angerechnet habe, warum ich ihr Zeit gegeben habe, die haben halt ein Haus gekauft und in diesem Haus wohnt ihre Mutter mit oben drin. Mhm. Das ist alles sehr eng miteinander und sie liebt diese Familie. Und diesen Mann, den sie geheiratet, ist ihr bester Freund jetzt geworden. Die möchte natürlich diesen Menschen auch nicht wehtun. Und die möchte vielleicht auch nicht aus dem Haus raus. Ja, das ist, sie sagt immer, sie möchte es natürlich am liebsten behalten, nur ob das alles so ist. Und jetzt ist es so, dass wir gerade eine Pause haben. Ich habe gesagt, sie soll jetzt über alles nachdenken. Sie soll sich wirklich sicher werden. Und ich habe gesagt, und danach, wenn sie wirklich sagt, sie will mit mir zusammen sein, möchte ich auch, dass sie mit mir zu einem Rechtsanwalt geht, Rechtshilfe, wirklich auch sagt, wo geht es hin? Was ist jetzt wichtig? Wenn wirklich die Scheidung kommt, was muss sie bedenken? Mhm. Und sie, mir kommt es immer so vor, sie sagt, sie will sich dann, also sie sagt zu dir, dass sie sich schon in absehbarer Zeit scheiden lassen will. Ja, sie sagt auch, sie liebt mich abgöttisch und ich spüre das auch. Mhm. Und sie sagt, dass ich das nicht spüre. Und sie sagt auch, dass sie ihrer Mutter das erzählt hat von euch. Ja. Und wie hat die Mutter reagiert? Ja, die Mutter hat gesagt, wenn sie sich auf mich einlässt, dann ist sie für sie gestorben. Oh. Ja. Ach so. Sehr schlimm, ja. Da steht sie natürlich in, wie alt ist die Mutter? Die 60 ist die Mutter. Das ist alles nicht so schön. Ist die Mutter irgendwie noch fit oder auch kränkelt sie? Naja, mit 60, also sie hat jetzt kein direktes Herzleiden, nimmt aber Tabletten. Ja, okay, aber sie macht sich Sorgen, was ich verstehen kann, für sie sich Sorgen macht. Oh je, das heißt... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das heißt, die ist richtig in der Klemme. Ja, und ich weiß, dass sie mich liebt und ich liebe sie sehr. Und ich habe noch nie so einen Menschen getroffen. Wir sehen die Dinge, wenn man unterwegs ist, wenn wir spazieren sind, wie eine Symbiose. Es ist Aber die Symbiose ist eben noch keine Symbiose. Da ist seid ihr noch weit entfernt. Da sind noch viele andere Dinge im Spiel. Richtig, richtig. Und meine Frage ist, muss ich weiterkämpfen oder nicht, weil ich kriege einen Magenschmerz davon. Mein Leben ist auch nicht leicht. Ich bin auch immer nur am Kämpfen. Ich habe noch andere Baustellen. Und es ist eine gute Frau für mich. Sie stand mir schon in ganz, ganz schwierigen Zeiten bei. Und aber wie das immer so ist im Leben, man kann eine Haltung haben. Und diese Haltung kann auf jemand anderen Druck ausüben. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Aber man darf nicht gezielt Druck ausüben auf jemand anderen. Wenn du ihr das vermittelst, dass du das vielleicht in absehbarer Zeit nicht mehr so mitmachen kannst, glaubhaft vermittelst, ich glaube, dann hast du schon getan, was du tun kannst. Okay. Wenn du sie aber massiv unter Druck setzt, ist das sicher sehr, sehr schlecht. Wobei ich dich gut verstehen kann. Ich finde, dass man, die Frau ist extrem erwachsene, erfahrene Frau, dass sie dann auch zu ihrem Leben stehen muss. Auch wenn die Mama sagt, dann bist du für uns gestorben, auch wenn sie aus dem schönen Haus raus muss, finde ich, entscheidend ist die Liebe. Richtig. Und das habe ich versuche ihr jetzt eigentlich gerade klar zu machen, dass ich einen Cut mache und sage, dass sie wirklich merkt, was fehlt ihr. Kann sie wirklich ohne das noch leben? Mhm. Weil wenn ich es nicht bin, dann wird es irgendwann eine andere sein. Du musst dir einfach klar machen, dass nach zwei Jahren der Metamorphose, dass das eine Zeit ist, die angemessen ist, finde ich. Ja. Und danach muss auch eine Frau, die bisher heterosexuell gelebt hat, muss dann auch zu ihrer Liebe stehen. Das finde ich schon. So, ja. Das musst du ihr so klar sagen. Und die Konsequenzen müssen ihr bewusst sein. Nämlich, dass du dann vielleicht unter Umständen, nicht vielleicht unter Umständen, dass du dann wirklich gehst. Wenn dir auch das Herz zerbricht. Weil auf Dauer ist das natürlich sehr schlimm. Das kann ich verstehen. Für mich ist es halt auch schlimm, weil sie immer wieder in der Woche noch wieder zu Hause ist. Sie sitzt neben ihm auf dem Sofa. Ich weiß wirklich nicht, ob das alles stimmt. Manche Beziehungen leben ja auch von Geliebten. Das habe ich auch vorhin zu deinem Regie-Menschen gesagt. Ich weiß es nicht, aber ich weiß zwar, dass sie mich liebt. Ich spüre es wirklich, Domian. Aber ich weiß halt nicht, ob diese Liebe reicht. Genau. Lieben ist das eine. Handeln ist das andere. Richtig, richtig. So, genau. Wer wirklich liebt, handelt auch klar. Ja. Und das kannst du von ihr verlangen, das finde ich schon. Also mach es nicht mehr zu lange mit. Okay. Du hast ja selbst gesagt, dass du auch darüber traurig wirst, richtig, krank wirst und so weiter. Ja. Okay. So mach es. Viel, viel Glück, Jana. Also ist mein Ansatz richtig und... Ja, finde ich schon. Ja, finde ich auf jeden Fall. Ganz klar. Danke, Domian. Und danke, dass es dich gibt. Das ist wirklich toll. Ich drücke dir die Daumen, Jana. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist der Toni, 24, guten Morgen. Hallo? Schönen guten Morgen. Ja, hallo Toni. Ich höre dich gut, ich hoffe du mich auch. Ja, ich höre dich gut. Ja. Um was geht's, Toni? Ja, die Sache ist, ich bin jetzt seit 7 Jahren. Was? Seit 7 Jahren? Ich bin jetzt seit 7 Jahren mit einem Mädchen zusammen, die ich sehr liebe und wir wollten jetzt auch im September heiraten. Ist das deine erste Liebe? Das ist meine erste große Liebe, ja. Davor war nicht viel gelaufen? Nein. Klar. Okay. Und ja, und die Sache ist, ich habe dir jetzt schon einen Antrag gegeben eben, wir wollen jetzt bald heiraten und ich habe sie aber jetzt die letzten halben Jahr habe ich sie jetzt 5-mal betrogen insgesamt. Warum? Ich wollte Abwechslung eben und war auch dumm von mir. Ich würde am liebsten gern zurückdrehen, aber kann ich leider nicht. Und was waren das für Frauen, mit denen du sie betrogen hast? Also, die eine war eine sehr gute Freundin von mir. Mhm. Und die hat mich eben heute angerufen und hat eben gemeint, hier, wenn du jetzt mit mir nichts mehr zu tun haben willst, dann sage ich ihr eben alles und das, bevor sie es sagt, würde ich es ihr lieber sagen. Und ja, besser, wenn es von meinen Worten, von meinem Mund kommt. Absolut. Und ich weiß jetzt eben nicht, wie ich das angehen soll. Ja, und diese anderen Frauen waren irgendwie so eine Nachtgeschichten von fremde Frauen. Genau, hab ich im Club eben getroffen und das war so ein One-Night-Stand eben. Ja. Und diese andere, diese besagte, die erpresst dich jetzt quasi? Ja, die erpresst mich. Die hat mich heute angerufen, weil ich zu ihr gesagt habe, dass ich eben mit der nichts mehr zu tun haben will. Hat die sich in dich verknallt? Ich denke schon, ja. Du aber nicht in sie? Nee. Du wolltest nur Sex? Genau, ich wollte eben nur Sex haben und... Wie ist denn der Sex zwischen dir und deiner Freundin? Der war eben nicht so, wie es früher war und deswegen bin ich da auch fremdgegangen jetzt. Mhm. Ja. Ich meine, 7 Jahre in dem Alter, in dem du bist, ist eine verdammt lange Zeit. Ich weiß, ja, das ist eine sehr lange Zeit. Ja. Ich liebe sie auch über alles eben. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich das durchaus verständlich finde, dass man da auch mal Bock hat, irgendwie andere sexuelle Erlebnisse zu machen. Deswegen finde ich das also schon ein bisschen bedenklich, wenn du sagst, ihr wollt jetzt heiraten und euch noch näher aneinander binden. Ja, ich weiß, meine Gedanken, die sind überall und also ich finde auf jeden Fall das richtig, was du gerade selbst gesagt hast, Toni. Bevor diese Frau da irgendwie Wind in euer Privatleben bringt, musst du es sagen. Ja, das muss ich auch sagen. Das musst du sagen. Ich weiß nicht, was soll ich am besten machen? Soll ich die zum Essen einladen, das beim Dinner sagen oder? Nee, keine Inszenierung. Okay. Wie oft seht ihr euch? Also wir sehen uns 3-mal in der Woche. Ja, also. Minimum 3-mal. Sag es beim nächsten Mal völlig unkompliziert, wo immer ihr seid, aber ihr müsst alleine sein, aber kein Dinner oder sowas. Nein, auf keinen Fall. Nein. Okay. Sag es ihr. Beichte alles. Mhm. So, vielleicht mischt das eure Karten sowieso ganz neu. Ja. Glaubst du denn, dass sie mit eurem Sex noch zufrieden ist? Nee, ich weiß es nicht. Also die will Sachen, die ich nicht machen will und was will sie denn? Ja, die will mal ja, die will mal gerne so untenrum eben, ja, geleckt werden. Ist nicht dein Ding? Nee, das ist nicht mein Ding, also das habe ich da auch schon damals gesagt gehabt. Also, okay, da könnt ihr... Die sagt zu mir, ja hier, ich muss dir immer unten alles machen und bei mir machst du so und ich habe da aber schon von Anfang an gesagt, dass es nicht mein Ding ist eben. Okay, darüber könnt ihr dann ja auch offen reden, das solltet ihr auch tun. Haben wir auch. Ja, aber ich meine jetzt nochmal, wenn es jetzt ans Eingemachte geht mit dem Beziehungsgespräch, also rede mit ihr, rede so schnell wie möglich mit ihr. Wenn das zu kompliziert wird und ihr nicht mehr wisst, wie es jetzt mit euch weitergehen soll, Toni, dann rate ich dir, dass ihr mal für ein, zwei Mal zu einer Paarberatung gehen solltet. Okay. Wenn du möchtest, können wir dir gerne noch die ein oder andere Adresse aus deiner Stadt oder aus deinem Ort geben gleich. Okay, ja. Hast du das in der Hand? Würde ich auf jeden Fall machen. Genau, dann könnt ihr gemeinsam überlegen, dann ist jemand dabei, mit dem ihr das besprechen könnt. Gut, Toni, also in diesem Sinne, aber dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal wegen der Adresse bei dir. Okay, alles klar. Ich danke dir, Domian. Alles Gute, Toni. Tschüss. Ich danke dir, alles klar. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen, ihr Lieben. Morgen heißt unser Thema vermisst. Ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, aus deren Umfeld jemand plötzlich verschwunden ist. Ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die sich selbst bewusst vom Acker gemacht haben, die abgetaucht sind. Und natürlich auch gerne mit Leuten, die sagen, ich vermisse diesen oder jenen Menschen so, so sehr, weil er eben tot ist, weil er verstorben ist. Ihr könnt euch per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder ab 0 Uhr unter unserer bekannten Telefonnummer. Hier ist Jenny. Jenny ist 54 sagen. Es tut mir leid, Jenny. 24. Hallo. Hallo, Jenny. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar bei mir geht's darum, ich habe quasi mit meinem Ex-Freund Freundschaft Plus. Mit dem Ex-Freund Freundschaft Plus? Was heißt das? Ja, genau. Also wir sind jetzt seit 2 Monaten sind wir getrennt. Mhm. Also, also Freundschaft jetzt? Ja, genau. Jetzt nach einer gewissen Zeit wieder Freundschaft. Und was macht das Plus aus? Das Plus, das macht das Sexleben aus. Ich wollte gerade sagen, also Freundschaft plus Sex. Genau, ja. Was unterscheidet das jetzt vom Zusammensein vorher? Das unterscheidet ganz arg, dass wir uns nicht mehr so viel streiten. Also sehr praktisch? Ja, also wir haben uns jedes Mal wegen Kleinigkeiten an die Köpfe gekriegt und sowas. Mhm. Und das ist irgendwann dann halt so ausgeartet, dass er handgreiflich wurde und mir dann fester in den Nacken gegriffen hat und mich dann auch weggeschubst hat und sowas. Und danach war dann für mich erstmal Feierabend, da habe ich den Kontakt erstmal abgebrochen. Und jetzt so seit nach einem Monat ungefähr läuft das dann halt eben, dass wir uns ausgesprochen haben. Und dann sind wir halt das erste Mal in eine Kiste gestiegen. Und so, wenn wir unterwegs sind und sowas, das ist dann halt wirklich alles auf freundschaftliche Basis. Und also ein bisschen unverbindlicher als früher, aber dennoch mit Erotik dabei und gute Grundstimmung. Ja, genau. Wie lange wart ihr zusammen gewesen eigentlich? Also wir waren leider nicht so lange zusammen, aber die Zeit hat auf jeden Fall geprägt. Sagen wir es mal so, wir haben viel zusammen erlebt und viel durchgemacht. Also wir waren jetzt ein Dreivierteljahr waren wir jetzt zusammen. Okay. So, nun könnte man ja sagen, okay, jetzt ist das halt Freundschaft plus, ist ja auch okay, können wir mal eine Weile machen. Aber du rufst an. Ja, und zwar rufe ich an, weil durch das, was damals vor 2 Monaten eben passiert ist, habe ich halt diesen Drang so, wenn wir miteinander schlafen, dass ich ihn dann halt wirklich anfange zu würgen und oder das stelle ich mir aber nur vor, oder ihm mit meinen Fingernägeln wirklich richtig weh zu tun und sowas und also auch schon ein bisschen fester und sowas. Aber ist das so eine nachträgliche Reaktion darauf, dass er dir damals Gewalt angetan hat? Ich weiß es nicht. Oder kann ja auch sein, dass das eine sexuelle Attraktion für dich darstellt, das zu tun. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, das weiß ich eben nicht. Also ich traue mich auch nicht so mit ihm darüber zu reden, weil so dieses Thema so offen ansprechen kann ich einfach nicht. Mhm. Aber wie ist es denn, wenn du das ein bisschen schon machst? Du machst es ja schon. Ja. Ja, wie reagiert er denn darauf? Ja, also manches Mal, dann zieht er halt auch wirklich weg und ja. Mhm. Also du bist ja nicht sicher, ob er das mag? Ja, genau. Oder ob es vielleicht... Ich traue mich das auch nicht so wirklich anzusprechen. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Also so Gewalt, also so dieses Thema Gewalt, das war eigentlich bei uns beiden immer so ein ganz, ganz sensibles Thema. Also das war nie so super und das haben wir auch nie gerne angesprochen. Okay, aber wir reden ja jetzt, also was ihr nicht angesprochen habt, ist die Gewalt im normalen Leben, im Alltag. Ja. Über das, was wir jetzt gerade reden, ist ja Gewalt in der Sexualität. Das sind ja schon ganz verschiedene Sachen. Gewalt in der Sexualität, wenn das auf beiderseitigem Interesse beruht, findet man ja vielfach. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn es auf beiderseitigem Interesse beruht. Okay. Das heißt, da muss man halt sich nur abtasten, ob der andere in der Richtung auch so ein bisschen gepolt ist, ob denn das scharf macht, wenn du ihm den Rücken zerkratzt, sagen wir mal ein Beispiel. Ja. Vielleicht steht er ja sogar drauf. Vielleicht geht er ja ab dabei. Kann sein. Kann aber auch sein, dass ihn das völlig anätzt. Deswegen solltest du das schon mal ansprechen. Ja, wie gesagt, ich habe mich das halt so noch nie getraut. Also in dieser Hinsicht, da bin ich dann so darüber zu sprechen oder sowas, da bin ich schon ein bisschen schüchtern und ich weiß auch nicht wirklich, wie ich das Thema angehen soll. Du kannst das Thema ja angehen. Ich weiß, du hast doch bestimmt auch mitbekommen, dass es diesen super erfolgreichen Film gibt, 50 Shades of Grey. Hast du davon gehört? Ja, ich habe davon gehört, so. Aber ich habe mir noch nicht angetan. Nein, genau. Aber ich meine, da geht es ja auch um verschiedene SM-Praktiken und eben auch um Gewalt in der Sexualität. Ja. So könnte es ja irgendwie zu dem Thema kommen. Oder du schlägst mal vor, dass ihr zusammen euch den anguckt. Ich will keine Werbung für den Schrott machen, aber ich meine, das wäre vielleicht ein ganz pfiffiger Trick, dann selbst darüber ins Gespräch zu kommen danach. Okay. Ich meine, ist nur so eine Idee jetzt gerade. Ja, aber das ist eine gute Idee. Das könnte mir eventuell weiterhelfen. Ja, vielleicht. Und vielleicht, es kann ja wirklich sein, dass durch ein Gespräch sich da eine neue Sexualität bei euch auftut. Ja. Die vielleicht gerade noch überhaupt nicht ausgelebt ist und ihr da ganz tolle Sachen miteinander machen könnt. Könnte ja sein. Hast du denn früher in anderen Beziehungen auch schon mal solche Anwandlungen gehabt, dass du sowas schön findest? Nein. Bis jetzt noch gar nicht so. Also er ist auch wirklich so der erste Partner, wo ich es wirklich sagen muss. Mit ihm habe ich viel Neues in dieser Hinsicht erfahren. Mhm. Also er ist auch 10 Jahre älter als ich, muss ich sagen. Und ja, ich weiß nicht, er hat halt so einfach auch die Sicht der Dinge einfach so dieses Genießen und sich eventuell auch dabei einfach selber dann anzufassen und sowas. So. Mhm. Das sind einfach solche Dinge, die habe ich mit ihm das erste Mal erlebt. Also, die habe ich vorher so überhaupt noch gar nicht erlebt. Wie ist das denn, wenn du dann sowas machst, wenn du ihn ein bisschen fester anfasst, wie du es gerade beschrieben hast? Ja. Geht das einher bei dir mit einer leichten oder gar starken sexuellen Erregung? Ja, doch. Ja? Mhm. Ja, doch. Also es gefällt mir auf jeden Fall. Mhm. Würde es dir auch gefallen, wenn er sowas bei dir in der Sexualität machen würde? Ich glaube schon, ja. Ah. Ja, siehst du, da gibt es doch ganz viel zu reden. Ganz viel gibt es da zu reden. Ja, das stimmt. Ich glaube es auch. Wenn der 10 Jahre älter ist als du, hat der mal irgendeine Andeutung gemacht, ob der in früheren Beziehungen mal sowas schon ausprobiert hat? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube jetzt so eigentlich nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Also Jenny, reden. Ja. Wie so oft ist Reden sehr wichtig und bringt einen weiter. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ich wünsche viel Erfolg beim Reden und alles Gute und viel Spaß. Ja, könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich wegen deiner Anschrift nochmal zurück. Alles klar, danke. Tschüss. Schön. Ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war's heute in der Technik. Tim Dohnke und nochmal unser Hinweis auf morgen. Morgen heißt das Thema vermisst. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die einen Menschen vermissen, aus deren Umfeld ein Mensch verschwunden ist, vielleicht durch eine wahrscheinlich kriminelle Tat. Ihr könnt uns auch gerne Fotos zumailen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich freiwillig ja, so allem entzogen haben. Warum habt ihr das gemacht? Lebt ihr heute immer noch so oder seid ihr vielleicht zurückgekehrt wieder in euer Leben, in euren normalen Alltag? Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet und um 1 Uhr sind wir hoffentlich hier, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.